2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute geht es um ein historisches Thema, das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD, 1956. Das ist schon lange her, aber wir glauben, es ist wichtig, auch heute darüber noch zu reden. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Am 17. August 1956 war es so, dass der Antikommunismus in der BRD eigentlich einen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Die KPD wurde verboten. Da war das letzte Verbot, das die Nazis erlassen hatten übrigens erst 23 Jahre her. Und das Verbot war eindeutig ein politisch motivierter Akt, der auch von höchsten Regierungskreisen unterstützt und teilweise direkt von diesen gesteuert wurde. Und selbst nach Auffassung vieler liberaler und konservativer Juristen heute eigentlich den einfachsten rechtsstaatlichen Prinzipien nicht standhielt und auch als unrechtsmäßig heute eingeschätzt werden in wissenschaftlichen Kreisen. Und vorausgegangen war dem Verbot eine Welle von Verboten, Verhaftungen, Polizeieinsätzen, einer richtigen antikommunistischen Hysterie, die maßgeblich das Klima der frühen Bundesrepublik prägten. Ab 1950 wurde auch mit massiver Polizeigewalt gegen Veranstaltungen und Kundgebungen der Freien Deutschen Jugend, also der FDJ, und der Kommunistischen Partei Deutschlands vorgegangen. Da war ein trauriger, vorläufiger Höhepunkt die Ermordung des jungen FDJ-Mitglieds Philipp Müller im Mai 1952 bei einer Demonstration in Essen durch die Polizei. Und überhaupt waren Polizei und Justiz, aber auch die Eliten bis hin zu hohen Regierungsämtern durchsetzt mit ehemaligen NSDAP-Mitgliedern und auch einflussreichen Nazis. Die KPD, die eine Hauptkraft im Widerstand gegen den Faschismus gewesen war, hatte hunderttausende Kommunisten in den Konzentrationslagern verloren. Viele von ihnen wurden ermordet, andere von ihnen wurden stark gepeinigt. Und nun war eine Situation entstanden in den 50ern, wo viele der Kommunisten, die nun wieder aktiv waren, teilweise vor denselben Richtern standen, wie schon im Faschismus und auch zum Teil wieder in den Knast gesteckt wurden. Und nicht wenige Kommunisten verloren daraufhin ihre Widerstandsrente, wenn sie überhaupt eine bekamen, während ehemalige Kriegsverbrecher und Nazis bis an ihr Lebensende eigentlich ganz gut leben konnten. Und es gab damals halt wirklich absurde Prozesse, in denen die einfachsten rechtsstaatlichen Spielregeln nicht eingehalten wurden. Teilweise wurde die politische Aktivität der Kommunisten im Widerstand gegen den Faschismus als Vorwand genommen in den Prozessen, um sie politisch zu diskreditieren, so nach dem Motto, da sieht man ja, dass sie unzuverlässig waren. Also das war offenbar damals legitime, akzeptierte Argumentation. Und wie ich schon sagte, das Klima der frühen Bundesrepublik war stark antikommunistisch. Ich habe mal ein paar Zahlen mir rausgeholt. Von 51 bis 68 gab es 125.000 Ermittlungsverfahren gegen Kommunisten, das ist so eine Schätzung eines Historikers, und verurteilt wurden 7.000 Menschen, zum Teil zu hohen Haftstrafen. Und da war es so, dass teilweise schon einfach die Mitgliedschaft in der KPD oder die friedliche Teilnahme an einer Demonstration oder einfach das Verfassen eines Artikels, selbst wenn der nicht mal sonderlich aufrührerisch war, reichte. Also das war eine extrem repressive Rechtsprechung. Und auch noch interessant, die Zahl zwischen 51 und 68 der gefällten Urteile gegen Kommunisten lag fast 7-mal so hoch wie gegen die ehemaliger NS-Täter, also ehemaliger Faschisten. Da kann man sich die Dimension nochmal ungefähr vorstellen. Zur historischen Einordnung des KPD-Verbots wollen wir auch nochmal mit dem Wissenschaftler und Kommunisten Georg Fülbert sprechen. Also das werden wir auch noch machen. Aber heute sprechen wir mit einem Zeitzeugen, der in den 50er Jahren tätig war, damals zunächst Mitglied der FDJ war und später auch das KPD-Verbot dann hautnah miterlebt hat. Wir sprechen mit dem Kommunisten Paul Schnittger, Jahrgang 1935 aus Essen. Paul ist bis heute Mitglied der DKP, also der Deutschen Kommunistischen Partei, und war letzte Woche auch an den Protesten gegen den AfD-Parteitag beteiligt. Ich sage erstmal Hallo, Paul. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass das klappt. Von mir, hallo. Ja, genau. Paddy ist auch da. Ja. Wir wissen ja immer die Begrüßung. Ja. Hallo, ihr beiden. Ihr kennt das schon. Wir steigen mal direkt ein in das Nachkriegsjahr, das erste. Beschreib doch bitte mal, Paul, wie du das Jahr 45 wahrgenommen hast. Damals warst du ja erst 10 Jahre alt, also noch ein Kind. Was ging dem denn für dich und deine Familie ganz persönlich voraus? Und wie kam es, dass du dann später auch damit begannst, dich zu politisieren? Ja, vorausging, dass ich 1941 eingeschult wurde in eine Schule, die direkt gegenüber unserer Wohnung lag. Das hatte später dann noch eine besondere Bedeutung. Diese Schule wurde recht schnell, nachdem die ersten Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion kamen, umgewandelt in ein Kriegsgefangenenlager. In dem Lager selbst waren auch Franzosen eingesperrt. Und es war damals so, nach Bombenangriffen wurden die Zwangsarbeiter eingesetzt, um Fensterscheiben wieder zu reparieren. Oder aber zum Beispiel die sowjetischen Kriegsgefangenen, um Kohle einzuscheppen. Und das war für uns als Kinder zunächst einfach ein Erlebnis. Wir freuten uns, wenn die kamen. Und für uns war aber nicht begreiflich, was da wirklich hintersteckte. Aber dann wurde, unsere Schule zu diesem Kriegsgefangenenlager und wir wurden umgesetzt in andere Schulen. Die zweite Sache dort war, dass dann später dieses Kriegsgefangenenlager ein Nebenlager von Buchenwald wurde, also KZ-Häftlinge. Und eingesetzt wurden sie hauptsächlich als Zwangsarbeiter in der Rüstungsproduktion von Krupp. Das war schon mal das erste Erlebnis. Dann kam das zweite Erlebnis, dass die Bombenangriffe begannen. Und am Anfang haben die englischen und amerikanischen Bomber rund um das Gelände von Krupp bombardiert. Das heißt also, um die Menschen zu demoralisieren. In unserer Straße, die bekanntlich Siemensstraße hieß, gab es zum Ende des Krieges kein oder nur noch ein bewohnbares Haus. So sah das aus und daraufhin haben meine Eltern uns zu Verwandten gebracht, mein Bruder und mich, nach Delbrück bei Paderborn. Und meine Schwester Bernie wurde in ein Lager, Kinderlager der Nazis nach Prag oder bei Prag verschickt. Meine ältere Schwester war schon berufstätig da. Ja, das waren sozusagen die ersten Erlebnisse. Und 1945 dann selbst war meine Mutter in Delbrück. Und dort waren noch Reste der deutschen Armee, die aber auch unbedingt noch das Dorf verteidigen wollen. Daraufhin haben die Amerikaner einfach mal ganz kurz ihr Panzer umgedreht und ein Bauernhaus in Brand geschossen. Und dann sind 17, ich glaube, die Zahl 17 stimmt, mutige Bürger unter Leitung eines Vikars mit der weißen Fahne zu den Amerikanern gegangen und haben letztendlich das Dorf gerettet. Und meine Mutter gehörte dazu. Sie war eine der Mutigen. Das waren sozusagen, von daher hat sich schon schnell ergeben, dass ich Kriegsgegner wurde, alleine durch die Erlebnisse, ohne schon so die Hintergründe zu kennen. Das hat sich eigentlich erst später entwickelt. Vielleicht noch ein Satz. Durch das Dorf wurden tausende Zwangsarbeiter, Gefangene gejagt, muss man sagen. Die sind dann alle in Stubenbrock gelandet. Das wussten wir damals natürlich als Kinder noch nicht. Aber in den späteren Jahren wurde bekannt, dass da über 65.000 sowjetische, auch italienische und aus anderen Nationen Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter umgebracht worden sind oder durch Hunger gestorben. Und seit 1967 finden dort immer Gedenkveranstaltungen statt, ja, bis zum heutigen Tag. Ja. Solidarische Werbung. Liebe Kneipengenossinnen und Genossen, jetzt geht's um die linke und marxistisch orientierte Tageszeitung Junge Welt. Im Juli 2024 entschied das Verwaltungsgericht Berlin, dass die Junge Welt weiterhin in den jährlichen Berichten des sogenannten Verfassungsschutzes als linksextremistisch und damit als verfassungsfeindlich aufgeführt werden darf. Das erklärte Ziel des bürgerlichen Staates ist es, der Jungen Welt den finanziellen Nährboden zu entziehen. Unterstützt die Junge Welt gegen diesen Angriff auf die Pressefreiheit. Holt euch das Sommeraktionsabo oder verschenkt es an Genossinnen und Genossen. 75 Ausgaben der Tageszeitung Junge Welt für 75 Euro. Bestellt auf jungewelt.de/Aktionsabo. Das Abo endet automatisch. Solidarität jetzt. 3000 Abos für die Pressefreiheit. Okay, wie kann man sich denn so im Anschluss in der Zeit danach, in der unmittelbaren Zeit danach, so deine persönliche, berufliche oder private Situation vorstellen? Also unter welchen Umständen hast du gelebt? Was waren für dich so die Alltagsfragen, die dann aufkamen? Ja, ich kam dann im Sommer 1945 zurück nach Essen. Meine Eltern haben zwischenzeitlich bei Verwandten gewohnt, weil wir ausgebombt waren. Und damals gab es eine sogenannte Baupolizei, die festgelegt hat, wie die Menschen untergebracht werden. Und wir wurden dann in eine Wohnung eingewiesen. Der Besitzer war eingesperrt, weil er Nazi war und wohl auch Leute verraten hat. Und die Engländer haben ihn eingesperrt für ein gutes halbes Jahr. Und das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und da aber in der Verwandtschaft noch mehrere ausgebombt waren, haben wir dann zu guter Letzt mit, weiß ich nicht, bis zu 10 Personen gewohnt, auf zwei Zimmer. Mhm. Und erst 1953 haben wir dann eine Wohnung bekommen, eine Dreizimmerwohnung mit Bad und für uns was ganz Besonderes. Und wie war das dann? Also, wann hast du das erste Mal so Kontakt gehabt oder Berührungspunkte zu Mitgliedern der Kommunistischen Partei? Es gab ja, soweit ich weiß, bei dir auch eine familiäre Nähe zur KPD. Ja. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, wie da so das Verhältnis dann sich entwickelt hat. Also, Kontakt hatte ich hier sofort mit meinen zwei Onkels. Das waren Brüder meiner Mutter. Der eine hat etwa 2 Jahre gesessen, ohne Urteil. Der andere war in einem sogenannten Straßenbahnerprozess verurteilt worden zu 6 Jahren Zuchthaus und hat die voll abgesessen in Münster. Und er kam dann 1940 aus dem Zuchthaus heraus. Da gibt es noch eine Nebengeschichte. Normalerweise wurden die Zuchthäusler dann in Konzentrationslager in Schutzhaft eingewiesen. Bei ihm war es aber so, er hatte ursprünglich Schlosser gelernt. Und das war sein früherer Chef, der leider auch Nazi war, und der hat ihn aber angefordert als kriegswichtiger Betrieb. Das Ergebnis war, dass er nicht wieder verhaftet wurde und dann bis zum Kriegsende dort gearbeitet hat. Hat sein Leben gerettet. Aber man muss auch sagen, bis 1945 wurde in der Familie darüber nicht gesprochen. Ja. Logisch. Natürlich. Okay. Du gehörst ja, so würde man es heute sagen, zur sogenannten FDJ-Generation, also der Freien Deutschen Jugend damals. Das waren ja eine KPD-nahe antifaschistische Jugendorganisation. Vielleicht magst du uns mal ein bisschen erzählen, was die Organisation damals so gemacht hat, weil ich glaube, viele wissen es gar nicht mehr so genau, und welche Funktion du eigentlich in ihr hattest, also was deine Tätigkeit da drin war. Ja, ich bin 1990 1949 Mitglied der FDJ geworden. Sie war damals die stärkste Jugendorganisation in Essen mit wohl ca. 800 Mitgliedern. Und ja, wie war das Leben? Es war zunächst eigentlich ein frohes Jugendleben. Man muss ja sehen, dass 1945 ein Großteil der jungen Menschen umgekommen sind im Krieg. Die Jahrgänge 22 bis 24 waren dermaßen dezimiert. Und die aktiven FDJler waren alle so aus den Jahrgängen 28, 29, also auch noch alle sehr jung. Und ich bin dann eben 1949 dort Mitglied geworden mit 14 Jahren. Und ja, wir haben Gruppenabende durchgeführt, wir haben Singerabende durchgeführt, wir zelten am Rhein, an der Ruhr. Es war einfach ein relativ fröhliches Leben und voll Optimismus. Das war sozusagen der Hauptteil der Jugendarbeit, aber der zweite Hauptteil war doch gegen das Wiederaufleben von Gedanken, wir müssen uns bewaffnen. Das war so schon in den 49er Jahren der Fall. Wobei ich übrigens ein Zitat jetzt gefunden habe von Adenauer, der damals sagte 1946, ja, ich bin dafür, dass nie wieder in Deutschland Waffen getragen werden, dass es nie wieder eine Armee gibt und dass er auch für Neutralität sei. Adenauer, ja, der dann später durchgesetzt hat, dass die Bundeswehr letztendlich gegründet wurde. Das hat nicht lange gehalten, ja. Ja. Naja, und die ersten Pläne kamen eigentlich sofort nach Gründung der Bundesrepublik 1949. Und da hat sich dann die FDJ als stärkste Organisation stark gemacht gegen Militarismus. Gegen die Wiederaufrüstung, Gründung der Bundeswehr und ja. NATO. Ja, ja. NATO gab es ja noch nicht für okay. Deutschland, ne? Aber es gab, es wurde das Amt Blank gegründet. Das war der Vorläufer des Verteidigungsministeriums. Und die Generäle wie Heustinger und Gehl wurden reaktiviert und begann mit dem Aufbau, mit Unterstützung der amerikanischen Politik. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ja. Und insofern haben wir dann auch, sind wir angefangen, gegen diese Remilitarisierung, war das Schlagwort, gegen anzugehen. Ja. Und auch gegen die Besatzung, das waren so die nächsten Jahre, ne? Ja. Clay und Cloy, der USA sind für die Etappe da und so weiter und so fort, gibt ein Lied. Mhm. Ne? Und so nach dem Motto, geht heim, ihr könnt das Lied ja irgendwo mal abhören. Ja. Okay. Mhm. Und also du hast ja gerade schon ein bisschen so die Stimmung geschildert in der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, aber so allgemein, wie war die Stimmung auch in Bezug auf Antikommunismus? Du hast ja gerade schon gesagt, im Staatsapparat, waren alte Nazis wieder integriert, beim Aufbau von Sicherheitsorganen, Bundeswehr. Wie spürbar war das für dich dann damals als junger Kommunist oder die Stimmung allgemein? Wie hast du das ausgedrückt in der politischen Arbeit, im Alltag? Also so im normalen Alltag mit Arbeitskollegen später dann, ich bin 1950 in die Lehre gekommen, da war so, dass zum Anfang wir Unterstützung hatten in unseren Aktionen. Aber der Druck wurde immer stärker und man, vielleicht einfach von der Stimmung her, über die Behörden wurde dieser Antikommunismus immer mehr reingetragen. Und das wirkte sich auch aus, zum Beispiel in den Gewerkschaften, in den Gewerkschaftsführungen. Ich habe mal so ein Beispiel, dass in den Anfang der 50er Jahre hier über 40 Gewerkschaftssekretäre in der IG Bau entlassen wurden, rausgeschmissen wurden. Eine Säuberung. Eine Nacht- und Nebelaktion, ja. Dass auch Leber später, der dafür verantwortlich war, später auch zugegeben hat. So nach dem Motto, man muss auch die Demokratie mal beiseite lassen. Mhm. Und Leber war dann nicht später sogar Minister? Er war Verteidigungsminister. Eine Sache, die mich auch interessieren würde, ich weiß nicht, ob du da gute Erinnerungen dann hast, aber wie war das denn so, also kurz nach dem Hitlerfaschismus, dein Eindruck, wie sehr sozusagen faschistisches Gedankengut in der Bevölkerung, aber auch in der Arbeiterklasse noch drin war? Hat man das auch gemerkt? Also, oder so? Also, wenn ich so die Stimmung so nehme, in den Kreisen, wo ich verkehrt habe, also im Beruf und so, da war eigentlich eine Antikriegsstimmung, nach wie vor. Aber es gab natürlich auch also eine Reihe Leute, die gesagt haben, wir haben kapituliert. Mhm. Für uns, wir haben ja relativ schnell den Begriff geprägt, der 8. Mai ist Tag der Befreiung. Mhm. Das war, sagen wir mal, so der Gegenentwurf. Diese Stimmung hat sich dann im Laufe der Jahre, vor allem Anfang der 50er Jahre, verändert. So als Beispiel, 1949 kam die KPD noch in den Bundestag, hat auch mit am vorher schon mitgewirkt am Grundgesetz. Aber 1953 war die Stimmung gekippt. Und die KPD ist nicht über die 5% mehr gekommen und nicht mehr in den Bundestag. Also unter der Jugend war insgesamt eine Stimmung, nicht wieder Soldat zu werden oder überhaupt erst Soldat zu werden. Das zeigte sich eigentlich auch an solchen Aktionen wie die Jahrgang 22 ohne uns, war eine große Bewegung. Und das zeichnete sich dann auch 1952 bei der Friedenskarawane hier in Essen. Ja, und zum Jahr 52 würde ich auch gerne was fragen. Ja. Das ist ja das Jahr, als das FDJ und KPD-Mitglied Philipp Müller bei einer Demonstration gegen die Wiederbewaffnung in Essen von einem Polizisten erschossen wurden. Da würde ich gerne mal fragen, welche Erinnerung hast du daran? Und wie hat das damals auf dich und deine Genossen gewirkt? Also was hat das für eine Folge für euch gehabt? Also als beschlossen worden ist, in Essen eine solche Demonstration durchzuführen, hatte man vorher auf einem Darmstädter Kongress das beschlossen. Und Pfarrer Mochalski war einer der Sprecher, also und hier bei uns war einer der Sprecher, Pfarrer Haumann. Das heißt also, sie wurden als nützliche Idioten bezeichnet von den Gegnern. Aber sie waren sozusagen die Verantwortlichen. Und der Aufruf hat so einen Widerhall gefunden, dass letztendlich 30.000 demonstriert sind. Aber man muss wissen, es wurde vorher schon Druck ausgeübt in den Städten, nicht hinzufahren, das ist gefährlich, jetzt ähnlich beim AfD-Parteitag. Und wir haben erst einen Tag vorher kam das Verbot. Wir hatten uns aber vorbereitet. Wir hatten Transparente und andere Sachen. Und trafen uns dann an der Gruga, wo auch jetzt ja leider der Parteitag der FDP, der AfD stattgefunden hat. Und meine Erinnerung ist, dass dort relativ schnell geknüppelt wurde und wir dann letztendlich laufen mussten. Und damals war es noch so ein Aschenplatz. Und bei diesem Laufen, ich habe die Schüsse selbst nicht gehört, aber dann sind Schüsse gefallen und Philipp Müller ist ja dann gestorben. Und wir haben aber dann trotzdem versucht weiterzumachen. Nicht an der Gruga, sondern wir sind dann nach Essen, einem anderen Stadtteil, der ungefähr so 8 Kilometer entfernt ist, hingefahren und haben dort eine Demonstration durchgeführt. Große Demonstration noch. Und Jupp Angenfort, der damals vorher der FDJ-Vorsitzende war und KPD-Abgeordnete, hat sozusagen die Demonstration angeführt. Also wir haben uns nicht entmutigen lassen. Nur es war ein so großes Polizeiaufgebot, dass man überlegen musste, wie kam man erst zur Grugerhalle hin. Mhm. Und ich hatte zum Beispiel, wir hatten Aufträge, ich hatte ein Transparent unter meinem Hemd und das haben wir dann aufgerollt. Ist nicht aufgefallen? Davor wollte man uns anhalten, dann haben wir gesagt, ist doch Muttertag. Mhm. Und wir wollen zur Gruga, ne? Mhm. Also, ja. Ne? Dann haben sie uns Essen noch durchgelassen. Ne? Mhm. Andere sind über Schleichwege doch trotzdem zur Gruga gekommen. Ja, okay. Wir waren da schon beweglich. Hast du denn auch erlebt, dass von diesen Repressionen sich Genossen einschüchtern lassen haben? Also, dass Leute Aktivität eingestellt haben? Gab es die Seite auch? Also, unmittelbar würde ich sagen nicht, aber es haben sich ganz sicher auch vorher durch das Verbot doch zurückgezogen. Ja. Aus der politischen Tätigkeit. Ja. Also da kann man nicht dran vorbeigehen. Ja. Es war trotzdem noch, waren noch sehr viele, aber so mit der Zeit zogen sich einige zurück. Dann war die Frage, viele gingen ja in einen Beruf und von daher auch schon alleine durch die Tätigkeit eingeschränkt, aber auch eben abends dann in der Politik nicht mehr aktiv zu sein. Ja. Okay, du hattest eben schon erwähnt, das Verbot der FDJ. 1954 wurde die FDJ dann schließlich verboten. 51, okay. Das war ja auch ein Vorbote des KPD-Verbots, kann man ja schon sagen. Ja. Die Jugendorganisation lässt sich juristisch auch leichter mal eben verbieten, aber da merkte man schon, dass die Schraube sozusagen angezogen wird. Wie hast du denn dieses Verbot der FDJ erlebt und welche unmittelbaren Folgen hatte das für dich oder auch für deine Genossen und Genossinnen? Naja, es wurden viele Funktionäre, die ja bekannt waren, wurden einfach verhaftet. Mhm. Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt. Und es war schon so, dass man nicht mehr so offen zusammen sich zusammentreffen konnte. Es gab aber so eine Situation, die KPD war ja noch, existierte ja noch. Und wir konnten zum Beispiel als Jugendliche in den Räumen der KPD uns treffen. Mhm. Natürlich nicht unter dem Namen der FDJ, mhm, aber wir haben uns getroffen und Jugendarbeit beraten. Über soziale Fragen, über Kriegsfragen, das waren so die Bildungsfragen. Und, aber die, sagen wir mal, ein Großteil der Funktionäre war eingesperrt erstmal. Ja. Und das hat natürlich die Arbeit ungeheuer erschwert. Ich selbst habe insofern Glück gehabt, ich war ja schon berufstätig in der Lehre und von daher wurde ich nicht unmittelbar, war ich nicht unmittelbar betroffen. Mhm. Aber ich habe bei dem am 11. Mai bei der Philipp Müller Geschichte ist mein Bruder abends verhaftet worden für 2-3 Stündchen Das Ergebnis war aber, dass er dann von seiner Firma, der kriegte dann Vorladung und musste sich freinehmen und ist dann von seiner Firma entlassen worden, ne, in der Lehre. Das war damals einfach üblich, ne? Also von wegen Arbeitsgerichte und solche Sachen. Ne? Es war schon in gewissem Maße eine Willkürherrschaft, wenn man auch nicht so diesen Ausdruck normalerweise gebraucht, aber die Nazis, die in den Ämtern waren, haben schon dafür gesorgt, dass es schwierig wurde. Schon gemerkt, ja, sehr. Ja, dann gab es ja das KPD-Verbot 1956. Wie hast du das erlebt? Also gab es für dich oder für Genossen, Genossinnen, die du kanntest, also was waren die juristischen Konsequenzen und die spürbaren Folgen davon? Wie hast du das wahrgenommen, als es dann passiert ist? Ja, man muss ja wissen, dass der Antrag zum Verbot schon 1951 gestellt worden ist. Also sozusagen fast im Zusammenhang mit dem Verbot der FDJ. Mhm. Der ganze Prozess hat aber eben fast 5 Jahre oder um die 5 Jahre gedauert. Und insofern war man natürlich im gewissen Maße darauf vorbereitet, was die Organisation anging. Andererseits hat die KPD aber nach wie vor Demonstrationen durchgeführt. Am 1. Mai aktiv war, in den Betrieben auch aktiv war. Und da muss man jetzt sagen, dass nach dem KPD-Verbot alles beschlagnahmt wurde, die Matrizen und Schreibgeräte und sowas, ne? Und auch die Häuser, die aber nicht der KPD gehörten, nur die Räumlichkeiten. Mhm. Und es gab dann eine Welle von Verhaftungen, aber man kann jetzt nicht sagen, dass es so massenhafte Verhaftungen waren. Und leider gab es ja auch in der Bevölkerung keine großen Proteste. Also es gab hier und da Stellungnahmen von Betriebsräten, von Gewerkschaftern, von bürgerlichen Persönlichkeiten, aber keine Demonstrationen, keine Riesenaktionen. Und bei den Sozialdemokraten war es wahrscheinlich auch nicht so, dass da viel kam an Solidarität oder... Nein. Auch nicht von der Basis oder so? Also nein, die haben geschwiegen, die haben das zwar nicht für gut befunden, viele Sozialdemokraten. Aber sie haben geschwiegen. Sie haben sich nicht gegen ihre eigene Partei gewandt. Ne? Ja. Weil die hat zwar sinngemäß gesagt, wir sind nicht für das Verbot, aber in Wirklichkeit waren sie schon. Ja. Typisch sozialdemokratisch letztendlich. Ja. Konkurrenz, ja. Wer war da gerade Vorsitzender? War das Ollenhauer? Der Ollenhauer war, glaube ich, schon gestorben. Also doch, der Ollenhauer war noch, glaube ich. Da müsste ich nachgucken. Also okay, vorher war ja Schumacher, der ist aber schon 1952 oder wann gestorben. Ja. Der Ollauer war ja sehr früh und aktiv und war einer derjenigen, der gegen die Vereinigung von KPD und SPD sehr stark aufgetreten war. Da kann ich noch mal eine Sache einwerfen, noch mal zurückgehen. 1946 gab es in dem Stadtteil, wo wir wohnten, im Essen-Borbeck, eine Großdemonstration und Kundgebung für die Vereinigung von SPD und KPD. Da haben nach meinen Kenntnissen über 20.000 teilgenommen. Auch Sozialdemokraten? Auch Sozialdemokraten, sehr viele Sozialdemokraten. Also an der Basis, zu dem Zeitpunkt waren die noch für die Vereinigung. Das vergessen ja, glaube ich, ganz viele. Ja. Also es wird ja oft immer sehr einseitig dargestellt als eine Zwangsvereinigung. Ja. Es gab sicherlich auch im Osten auch da Repressionen, aber es gab ja wirklich diese Stimmung nach den gemeinsamen Erfahrungen im KZ, Faschismus, dass man wieder zusammen quasi finden muss und so. Das war ja durchaus real. Ja, also zum Beispiel in Hamburg gibt es ja das DKP-Zentrum, heißt Magda-Thürei-Zentrum, und am Grab von Magda-Thürei, Friedhof Ohlsdorf, also gibt es die nachgewiesene Geschichte, dass sich der damalige SPD-Vorsitzende und der KPD-Vorsitzende in Hamburg die Hand gereicht haben. Und also es war jetzt nicht kontrovers, es wurde aber dann schnell wohl, so wie du es auch gerade erzählst, natürlich unterbunden von bestimmten Funktionären und auch von Alliierten natürlich, die da kein Interesse dran hatten. Ne? Also finde ich interessant, dass du das nochmal... Um nochmal zurückzukommen, es gab ja hier ein großes Ereignis, das war allerdings von der KPD organisiert, dass Wilhelm Pieck und Otto Grote wohl in Essen waren, eine Großkundgebung. Und wir als Jugendliche haben da auch dran teilgenommen. Ich durfte sogar einen Blumenstrauß überreichen. Leider gibt es kein Foto davon. Aber der Heinz Renner, der später Bundestagsabgeordneter war, war hier Oberbürgermeister zu der Zeit. Und an der Kundgebung haben unwahrscheinlich viele Sozialdemokraten teilgenommen. Ich habe das ja dann noch nicht so registriert, aber durch die Erzählungen auch meiner Eltern oder späteren Schwiegereltern waren ganz, ganz viele aus den Betrieben, die an der Kundgebung teilgenommen haben. Und es war ja auch eine Kundgebung, um zu deutlich zu machen, KPD und früher SPD gehen zusammen. Das war ja der Grund dieser Kundgebung. Okay, vielleicht nochmal zurück zur Zeit des KPD-Verbots 56. Ja. Es ging dann ja für die Kommunisten relativ harte Phase los mal wieder. Wie kann man sich denn eigentlich die Arbeit in der Illegalität vorstellen? Was war da möglich? Wie sah das aus? Wie hat man sich getroffen? Wie hat man agitiert? Also wie ist das gewesen? Naja, die KPD hatte ja Erfahrung, die älteren Mitglieder, dass man sich dann nur noch in Dreier- oder Fünfergruppen überhaupt trifft. Und es gab auch so ein bisschen so die Losung, so viel Illegalität wie nötig und so viel Legalität wie möglich. Das war einer der Grundsätze. Und deshalb hat man sich im Prinzip eigentlich nur getroffen, um abzusprechen, welche Aktivitäten, welche Aktionen man entwickeln kann und will. Und wir haben uns dann getroffen in Wohnungen, in Cafés oder sonst wo und haben solche Sachen besprochen und sind aber auch zugleich aktiv geworden in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel in Essen gab es dann eine marxistische Arbeiterschule, ne, in einer Kneipe. Da hat man sich getroffen. Da wurde man auch beobachtet. Aber man konnte da nichts gegen machen. Oder wir haben als junge Kommunisten uns getroffen, um zu überlegen, wie können wir Jugendarbeit öffentlich machen. Und kamen auf die Idee, eine Jugendaktion zu bilden. Da haben wir jede Menge Foren durchgeführt, in einem großen Café, immer unter Beobachtung der K14, da war damals die politische Polizei. K14? K14. Hier, ich weiß nicht, ob das überall so war, aber hier in Nordrhein-Westfalen war das die politische Abteilung der Polizei. Und wir haben dann diese Foren immer unter einem Schwerpunkt gestellt. Zum Beispiel Jugendforderungen oder auch wie können wir sozusagen tätig werden für den Frieden, ne, Friedenskampf oder auch im sozialen Bereich. Ne, haben dazu auch viele Referenten geholt, unter anderem Professor Riller, der war Staatsrechtler aus Hessen, oder Professor Weißmantel, der kam aus Rheinland-Pfalz. Der war insofern wichtig, weil der später für die Vorbereitung der Weltjugendfestspiele in Wien seinen Namen gegeben hat. Mhm. Noch eine Frage zum Thema Repression und Überwachung. War das so mit Spitzeln? War das auch so ein Thema, dass man Angst haben musste, dass in den eigenen Reihen, sage ich mal, verdeckte Ermittler waren, Spitzel, V-Leute? Gab es da so diese Gefühl von Misstrauen untereinander vielleicht auch? Also generell muss man erstmal sagen, illegale politische Arbeit kann man nur machen auf Vertrauensbasis, auf Solidarität. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Aber natürlich hat man schon beobachtet, wer wie sich verhält. Und da gab es auch solche Situationen, dass einer denunziert wurde. Wenn das der Fall war, hat man den Kontakt zunächst abgebrochen. Ich kenne zwei Fälle hier aus Essen. Der eine wurde beschuldigt, im Auto der Polizei mitgefahren zu sein. Und der andere soll angeblich jemanden denunziert haben, verraten haben. Das hat sich aber später aufgeklärt. Und vor allen Dingen mit der Konstituierung der DKP haben wir dann auch unter legaler Basis diese Dinge aufgearbeitet und konnten also zum Beispiel diese beiden Fälle auch klären, soweit das überhaupt möglich ist. Ja. Wir haben keine Einsicht in die Akten. Und mit den Genossen, die in Haft waren, wie wurde da Kontakt organisiert? Ja, da wurde, also erstmal wurden Rechtsanwälte organisiert, die hatten ja Besuchsrecht. Dann wurde für die Familien wurde gesammelt. Ne, die waren ja meistens die Väter und die das Geld einbrachten. Die Mütter waren ja zu der Zeit noch nicht häufig berufstätig. Und wir haben auch Demonstrationen durchgeführt vor Gefängnissen. Ja. So, aber nicht angekündigt wie heute, ja. Ne, sondern wir sind da hin, haben Trara gemacht. Wir hatten hier so ein früher als FDJ gab es einen Verfahrenszug und die Verfahren existierten noch dann. Zum Beispiel in Essen an der Graf-Wild-Straße dann hingefahren und Solidarität, Losungen gerufen und dann wieder verschwunden. Ja. Also so wurde immer aufrechterhalten, dass die im Gefängnis waren, dass auch das Gefühl hatten, sie sind nicht alleine. Und soweit die Prozesse überhaupt stattfanden, waren die ja in der Regel öffentlich. Da sind wir dann natürlich auch hingegangen und haben an den Prozessen als Zuhörer teilgenommen. Okay. Und hast du in der Illegalität mal eine Verhaftung erlebt oder eine Schikane, eine konkrete Schikane oder so, dass du aufgefallen bist, weil man dich ja auch kannte schon vielleicht? Ja, nicht direkt in Zusammenarbeit mit in Richtung KPD. Es gab mal den Besuch einer von der politischen Polizei bei uns zu Hause, die nur fragen wollten, was mein Bruder macht, ne? So nach dem Motto. Aber meine Mutter war da so auf Zack, ne? Die hat gesagt, also ich gebe Ihnen hier keine Auskunft, ne? Verlassen Sie unsere Wohnung. Also sie sind unter fadenscheinigen Gründen, haben sie versucht, sagen wir mal, irgendetwas zu erfahren. Also wir selbst sind davon verschont geblieben als engere Familie. Ja. Okay. Ja, du hast es eben schon erwähnt. Ende der 60er Jahre öffnete sich dann ja so ein Zeitfenster für kommunistische Aktivitäten in Westdeutschland. Die BRD ließ, wenn auch wahrscheinlich nur aus taktischen Erwägungen, wieder ein bisschen mehr Spielraum zu. Was waren denn deine Gedanken zur Neukonstituierung der DKP 1968? Also hast du das begrüßt oder warst du skeptisch? Weil ich weiß, dass das unter Kommunisten auch durchaus umstritten war damals. Gründen wir die DKP sozusagen unter diesen Bedingungen, dass man uns das erlaubt? Also das Für und Wider. Vielleicht magst du da mal erzählen, was so deine Positionen damals waren. Es gab natürlich sozusagen eine 10-jährige Vorgeschichte. Die 60er Jahre fingen an mit Ostermarsch, mit Friedensaktion bis hin zu den 68ern, da gab es also bei uns hier eine Besetzung eine Blockierung der Bild-Zeitung. Mhm. Die wurde damals hier in Essen teilweise gedruckt. Mhm. Das war so im Vorfeld. Und es gab schon größere Aktionen der Studenten. Wir hatten große Versammlungen hier. Das heißt also, es war schon eine, in gewissem Maße eine neue Aufbruchstimmung. Und dann gab es eben Überlegungen, auch so schon in der Diskussion unter uns, ne, welche Möglichkeiten gibt es, dass die KPD wieder zugelassen wird. Aber die Einschätzung damals war, das können wir nicht, kriegen wir nicht durch. Das wird die Bundesregierung so lassen. Das ist immer das Schwert, was sozusagen über uns hängt. Und, aber auf der anderen Seite haben wir schon Veranstaltungen durchgeführt zur Wiederzulassung der KPD. Es gab auch einen Ausschuss auch aus mit Hamburgern übrigens. Mhm. Und dazu gab es eben auch Gespräche. Und es hatte sich die Weltlage verändert. Insgesamt gab es ja so eine gewisse Entspannungshaltung auch in den westeuropäischen Ländern. Und da haben wir gesagt, also ich war einer der Befürworter auch, gesagt, wir sollten doch überlegen, ob wir eine kommunistische Organisation bilden können. Ich hatte kurz vorher ein Gespräch mit hier Verantwortlichen in Essen, weil es gab ja den Dr. Posser, der die KPD vertreten hatte, Schwiegersohn von Heinemann. Mhm. Und die beiden hatten eine Anwaltskanzlei. Und da war, sagen wir mal, die Überlegung auch, ja, wir könnten eine kommunistische Partei zulassen, aber nicht unter dem Namen KPD. Und das hat sich dann auch letztendlich durchgesetzt. Es gab dann auch noch mal ein offizielles Gespräch, dieser Initiative zur Wiederzulassung der KPD mit Heinemann und anderen Verantwortlichen, der war damals ja schon Innenminister. Und dann hat die noch existierende Parteiführung entschieden, wir gründen die DKP. Mhm. Und dass es nach meiner Meinung richtig war, hat sich dann gezeigt, es gab einen Zulauf. Weil Zulauf unter illegalen Bedingungen gab es. Mhm. Hier und da, meine Frau, die ist auch in der Illegalität Mitglied geworden. Mhm. Aber das war mehr oder weniger Ausnahme. Aber es gab doch viel Zustimmung. Und es gab ja diese republikanischen Clubs, es gab dann schon die SDRJ ein paar Monate vorher. Und dann haben wir gesagt, wir konstituieren. Dann gab es Aufruf, die DKP zu konstituieren. Mhm. Und es gab hier in Essen, wir waren die Ersten, die dann eine Kreisorganisation gebildet haben. Mhm. Das war insofern interessant. Die bürgerliche Presse ist ja auch, oder manche Journalisten sind ja auch darauf scharf, etwas Originelles zu machen. Mhm. Und als wir uns getroffen haben zur Gründung, zur der Kreisorganisation, hatten wir einen WAZ-Journalisten, der lebt übrigens noch, ich komme im Moment nicht auf den Namen, eingeladen, der konnte dann exklusiv in der WAZ darüber berichten, dass sich junge Kommunisten zusammengefunden haben. Mhm. Aber ich meine, persönlich würde ich doch eine Sache anfügen. Es gab einen Filmmann, Leo hieß er, glaube ich. Müsste man mal nachgucken. Der war nachher bekannt, der war, glaube ich, beim NDR. Der hatte die Idee, ob er mit jungen Leuten ein Interview machen kann, warum junge Menschen eigentlich Mitglied einer kommunistischen Partei werden möchten, wenn sie denn existieren. Und daraufhin haben wir am Waldseesee auf der Regattastrecke dort dieses Interview gemacht. Davon gibt es auch Fotos. Mhm. Und ich hatte eine Sonnenbrille auf. Aber eigentlich gedankenlos. Aber mein Chef, ich war damals bei der Versicherung beschäftigt, mein Filialleiter dort, der sagte dann, das fand ich aber sehr interessant, was Sie dort gemacht haben. Aber warum hatten Sie eine Sonnenbrille auf? Ja, ich sage, weil die Sonne schien. Ne? Ich sage aber nicht als Tarnung, ich war der Einzige. Das ist auch veröffentlicht worden, diese ganze Sache. Wir waren, glaube ich, 15 oder 20 junge Leute, die alle erklärt haben, warum sie Mitglied einer kommunistischen Partei werden wollen. Also das war schon ein Fundus. Nur aus Essen. Und das wurde gefilmt? Das wurde gefilmt, ja. Man kann das ja mal recherchieren. Mhm. Okay. Warst du dann auch warst du in der SDAJ auch dann? Oder? Nein, also ich war aus dem Alter raus. Ja, gut, ja, klar, sorry. War schon ein bisschen später. Aber ich habe die Gründung mit organisiert, also den Kongress. Mhm. Der hat hier bei uns in Essen-Borbeck stattgefunden. Und da musste ja einiges organisiert werden. Mhm. Und da haben wir dann mitgeholfen, dass sich die SDJ gründen konnte. Mhm. Und dann gab es auch, ich weiß nicht, ob man das später rausschneidet, da kam einer von den Söhnen von Willy Brandt. Mhm. Der wohnte aber in West-Berlin. West-Berlin gehörte aber ja nicht zur Bundesrepublik. Also, und da wollte er unbedingt an dem Kongress teilnehmen. Und dann haben wir gesagt, mein lieber Freund, wenn du in die SRJ eintreten willst, dann musst du deinen Wohnsitz nach Westdeutschland in die Bundesrepublik verlegen. So kommst du hier nicht rein. Ja. Ich glaube, wäre später auch nicht eingetreten. Nein, der ist von SPD und der ist, glaube ich, einer von den beiden ist ein Professor geworden, der hatte zwei Söhne. Der andere Sohn ist aktiv, jetzt in Friedensfragen. Wir hatten den vor gar nicht allzu langer Zeit hier auf einem Forum im Gewerkschaftshaus. Ne? Mhm. Mhm. Ich glaube, das war der Peter Brandt. Mhm. Peter, Matthias. Ja. Aber das muss doch. Alles gut, nee, ist ja. Kein Problem. Ich würde vielleicht, was mich noch interessieren würde, ist am Anfang, wenn man dann die Partei neu konstituiert, aber das KPD-Verbot gerade hinter sich hat, könnte ich mir vorstellen, ist nicht so eine Hab-Acht-Stellung irgendwie, verbieten die uns gleich wieder oder wie ist da so die Stimmung gewesen? Also schwebte das KPD-Verbot spürbar so über euch? Also für diejenigen, die dann öffentlich diese Konstituierung durchgeführt haben, ich kann euch das gleich mal zeigen, unseren ersten Aufruf, ja. Hängt in meinem Arbeitszimmer. Ja. Da gab es nicht diese Stimmung, man könnte uns verbieten. Es gab aber die Überlegung, doch einige der aktiven Genossen und Genossinnen auch im Hintergrund zu lassen. Das heißt, sie wurden nicht sofort Mitglied der DKP. Erst nachdem wir dann den ersten Kongress durchgeführt haben, hier in der Gugahalle, den ersten Parteitag, dann sind auch andere, unter anderem auch Max Reimann, dann Mitglied geworden. Mhm. Wobei der Max Reimann ja schon vor der Konstituierung wieder in der Bundesrepublik war und hier auch bei uns hier in der Bezirksorganisation, die jetzt später so gegründet wurde, also Ruhr-Westfalen, auch dann wieder beheimatet war. Mhm. Bis zu seinem Tod. Ja. Und zum KPD-Verbot vielleicht nochmal, wie würdest du das aus heutiger Sicht bewerten, also die Funktion des KPD-Verbots, und würdest du sagen, dass es zum Beispiel also heute noch Sinn macht, für eine Aufhebung des Verbots zu kämpfen? Und ich meine übrigens auch, dass das KPD-Verbot sogar auch im Rest Europa auch kritisiert wurde. Das war schon relativ einmalig, meine ich, oder? Also ich glaube, dass kommunistische Parteien also nur in faschistischen Diktaturen verboten wurden, wie in Spanien, aber dass das schon relativ außergewöhnlich war, auch im europäischen Vergleich. Ja, das war ja auch mit einem Grund, dass in der Bundesregierung diese Überlegungen gab. Ne? Einmal stärker mit der Sowjetunion und den sozialistischen Ländern zusammenzuarbeiten, aber wir auch immer argumentiert haben, die Bundesrepublik ist das einzige Land in Westeuropa, das die KPD, also die Kommunistische Partei, verboten hat. Wobei das ja auch nicht ganz stimmte. Portugal war ja nach wie vor noch und Spanien ja auch. Ne? Aber man wollte ja auch nicht unbedingt verglichen werden mit Portugal. Mhm. Ne? Also, ja. Oder Spanien. Urlaub, ja, aber da war man ein bisschen vorsichtig. Ne? Und von daher gab es sicher bei denen auch eine Überlegung, das zuzulassen. Das denke ich schon. Ne? Für uns war das einfach nur eine Argumentation. Und man musste auch so sehen, unter jungen Leuten, die nicht in der SDRJ waren, wie zum Beispiel Jungdemokraten, mit denen haben wir Foren durchgeführt. Hier gab es einen Genossen von uns, der später Redakteur war, ein jüdischer Genosse, Jakob Goldberg, und ich, wir waren auf vielen Foren, wo wir dazu gesprochen haben, dass das notwendig wäre. Aber für viele war dann letztendlich doch eine Überraschung, dass wir dann die DKP konstituiert haben. Konnte man ja auch vorher nicht groß vermeiden. Mhm. Was mich so ein bisschen wundert, ist ja, die KPD, wir haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten, war ja eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht sehr stark. Also sie war ja nicht mehr die Massenpartei, die sie war noch vielleicht in der Weimarer Republik. Und eigentlich würde man ja aber meinen, dass sie jetzt keine große Gefahr darstellte eigentlich in der Zeit. Aber was glaubst du, warum sie trotzdem verboten wurde? Also ich denke schon, dass es gab ja in der Bevölkerung ja auch zumindest Grundgedanken für eine demokratische Bundesrepublik. Und dennoch meine ich, dass Adenauer und andere immer die Gefahr sahen, dass die KPD stärker werden könnte, wieder stärker werden könnte. Es gab auch viel mehr Stimmung, ne? So nach selbst in den 50er Jahren noch, aber man glaubte dann aber so viel Einfluss schon zu haben, dass man die KPD verbietet. Aber es gab zum Beispiel auch diese Volksbefragung zur Remilitarisierung und zur Vereinigung Deutschland. Und da gab es viel Zustimmung. Mhm. Ne? Und das war für sie eine Gefahr und der Einfluss. Wir hatten zum Beispiel in Essen 36 Schachtanlagen. Mhm. Und auf fast allen Schachtanlagen waren KPD-Mitglieder im Betriebsrat. Ja. Im Stahlbereich, das war unsere Stärke hier. Ja. Und dieser Einfluss war natürlich nicht nur jetzt sozialökonomisch, sondern auch politisch. Ja. Und 1972, dann später, gab es ja hier mal für diese Entspannungspolitik von Brandt, gab es mal einen spontanen Streik, und der wurde organisiert von der Beidericher Hütte als erstes, und in der Beidericher Hütte hatten die Kommunisten die Mehrheit im Betriebsrat. Mhm. Die sind als erste auf die Straße gegangen, und dann haben sich viele andere auch angeschlossen. Also Kommunisten waren durchaus verankert in Betrieben und hatten da eine Relevanz. Ja. Würdest du denn sagen, dass aber heute, dass es heute noch Sinn macht, für eine Aufhebung des Verbots zu kämpfen? Oder? Naja, ich würde generell sagen, ja, weil mit diesem KPD-Verbot man ja immer noch sich die Tür offen hält, zu sagen, wir könnten die Tätigkeit der Kommunisten unterbinden, weil sie die Fortsetzung der KPD sind. Obwohl das sehr weit hergeholt ist, da muss man so sagen. Aber die Situation verändert sich und von daher wäre es sinnvoll, wenn es aufgehoben würde. Wobei ich aber nicht daran glaube, dass das so aufgehoben wird. Ja, Paul, du warst ja auch letztes Wochenende bei den Protesten gegen den AfD-Parteitag. Also du bist ja heute auch noch sehr aktiv, vor allem antifaschistisch. Was würdest du denn sagen, sind aktuell für Kommunisten die wichtigsten politischen Kampffelder, also auch über Antifaschismus hinaus? Also welche Kampffelder, welche Themen gerade, sagst du, sind besonders wichtig für uns als Kommunisten? Also einerseits ist völlig klar, was die Friedenspolitik angeht. Also Antifaschismus hast du ja schon gesagt. Aber wir versuchen, sagen wir mal, doch stärker diese Verbindung herzustellen zwischen Antifaschismus und Friedenskampf. Das ist ja heute, teilweise sind ja sehr aktive Antifaschisten, die aber mit Friedenskampf nichts am Hut haben. Das muss man so sehen, gerade unter jungen Leuten. Und da ist, sehe ich eine der wichtigsten notwendigen Verbindungen, dass dieser Friedenskampf verstärkt durchgeführt wird. Wir haben eine Kriegsgefahr, wir sind sozusagen beteiligt, also nicht wir jetzt als Person, aber diese Bundesregierung. Und das ist die eine Sache. Die andere Seite ist der Kampf um soziale Fragen. Weil auch das ist ja, wird ja nicht unbedingt verbunden mit Friedenskampf. Vorgestern war in der Zeitung so ein Artikel, 4 Milliarden fehlen der Pflegeversicherung und direkt daneben 40 Milliarden für die Ukraine. Also dieser Widerspruch, der wird gegenwärtig nicht erkannt und da versuchen wir natürlich Aufklärung zu schaffen und auch Aktivitäten zu entwickeln. Und für die Ukraine heißt ja für Rüstung und nicht für die Bevölkerung, sondern für Da will ich noch mal eine Sache sagen, wie wichtig das ist. Der Friedenskampf heute zur Frage Kriegstüchtigkeit. Pistorius gilt ja als der beliebteste Politiker gegenwärtig in den Umfragen, fürchterlich. Aber was nach meiner Meinung entscheidend ist, und deshalb hat sich das auch gelohnt damals und bis heute, in der Bevölkerung gibt es immer noch eine Mehrheit, die nicht für einen Kriegseintritt sind. Und dieses zu übertragen von den 50er Jahren, wo wir auch diesen Kampf geführt haben, und unter der Jugend, mit der Jugend, und auch große Wehrdienstverweigerungen gab, dies aber mal zu vermitteln, ist eine der auch geschichtlichen Aufgaben. Ja, wenn man heute sich die kommunistische Bewegung anguckt, dann muss man ja schon sagen, dass sie sehr schwach ist und auch sehr zersplittert, also in Deutschland besonders. Gibt es denn trotzdem irgendetwas, was dir Hoffnung macht für eine sozialistische Zukunft? Ja, ich bin, nicht verschrien, aber ich werde immer als ein Optimist bezeichnet. Und da denke ich auch, ich denke, Angst, viele haben ja auch Angst. Angst ist kein Mittel, sich zu wehren. Und Deshalb habe ich auch keine Angst. Aber ich sehe natürlich die Schwierigkeiten durchaus, junge Leute für eine solche Politik, wie ich sie eben erläutert habe, zu gewinnen. Dennoch gibt es auch Hoffnungsschimmer. Ne? Also auch diese Demonstrationen gegenwärtig, wenn sie auch noch im Moment einseitig sind oder nur eine politische Richtung haben, ist das aber in gewissem Maße, sehe ich da zumindest, ein positives Zeichen. Und von daher bleibe ich, solange ich lebe, Optimist und möglichst aktiv. Paul, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Gerne. Liebe Kneipengenossen und Genossinnen, wenn euch diese Folge zum KPD-Verbot gefallen hat, dann würde ich euch sehr dringend noch unseren Teil 2 zum KPD-Verbot ans Herz legen. Wir werden nämlich in wenigen Tagen eine Folge mit Georg Füllbert veröffentlichen, wo wir uns nochmal wissenschaftlich-historisch mit dem KPD-Verbot auseinandersetzen werden. Ja, erscheint wie gesagt in wenigen Tagen oder je nachdem, wann ihr das hört, ist es vielleicht schon draußen. Schaut doch mal unsere Kanäle und dann viel Spaß beim Hören. Danke. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.